Kapitel 13136 Antwort der polnischen Regierung an die britische Regierung vom 31.08.1939, um die Mittagszeit an Botschafter KNARD überreicht. PWB Nummer 108 1. Die polnische Regierung bestätigt ihre Bereitschaft zu einem unmittelbaren Meinungsaustausch mit der Reichsregierung, selbstverständlich auf der Basis der durch die britische Regierung vorgeschlagenen und durch das Telegramm des Lord Halifax an den britischen Botschafter in Warschau vom 28. August 1939 mitgeteilten Grundsätze. 2. Die polnische Regierung ist auch bereit, auf der Grundlage der Gegenseitigkeit die förmliche Garantie abzugeben, dass die polnischen Truppen im Falle der Einleitung von Verhandlungen die Grenzen des Deutschen Reiches nicht verletzen werden, unter der Voraussetzung, dass eine entsprechende Garantie bezüglich der Respektierung der polnischen Grenzen durch deutsche Truppen gegeben wird. 3. Es erscheint bei der gegenwärtigen Lage unerlässlich, einen einfachen und vorläufigen Modus Vivendi in der freien Stadt Danzig zu schaffen. 4. Was die durch die Regierung seiner Majestät an die polnische Regierung unter mitgeteilten Anregungen anbelangt, habe ich um Aufklärung dem 28. August über die Frage gebeten, was die britische Regierung unter internationaler Garantie in den Beziehungen zwischen Polen und dem Reich verstehe. Da sie auf diese grundsätzliche Frage keine Antwort erhalten hat, sieht sich die polnische Regierung gezwungen, sich ihren Standpunkt in dieser Frage bis zum Augenblick vorzubehalten, wo ihr völlige Aufklärung gegeben wird. 5. Die polnische Regierung gibt der Hoffnung Ausdruck, dass sie im Falle der Eröffnung von Besprechungen mit der Reichsregierung auch weiterhin die guten Dienste der Regierung seiner Majestät wird in Anspruch nehmen können. 137 aus Hitlers Weisung Nummer 1 vom 31. August 1939 Nürnberger Dokument 126 CBD. XXXIF S 456 FF der oberste Befehlshaber der Wehrmacht OKWWFA Nummer 17039 GK Chefs. L12, Geheime Kommandos Ache. Berlin, den 31.08.39, 8 Ausfertigungen 2. Ausfertigung. 12:40 Chefsache nur durch Offizier 4, Weisung Nummer 1 für die Kriegsführung. 1. Nachdem alle politischen Möglichkeiten erschöpft sind, um auf friedlichem Wege eine für Deutschland unerträgliche Lage an seiner Ostgrenze zu beseitigen, habe ich mich zur gewaltsamen Lösung entschlossen. 2. Der Angriff gegen Polen ist nach den für Fall Weiß getroffenen Vorbereitungen zu führen mit den Abänderungen, die sich beim Heer durch den inzwischen fast vollendeten Aufmarsch ergeben. Aufgabenverteilung und Operationsziel bleiben unverändert. Angriffstag, 1.9.1939. Angriffszeit 4:45. Diese Zeit gilt auch für die Unternehmungen Gedingen Danziger Bucht und Brücke Dirschau. 3. Im Westen kommt es darauf an, die Verantwortung für die Eröffnung von Feindseligkeiten eindeutig England und Frankreich zu überlassen. Geringfügigen Grenzverletzungen ist zunächst rein örtlich entgegenzutreten. Die von uns Holland, Belgien, Luxemburg und der Schweiz zugesicherte Neutralität ist peinlich zu achten. Die deutsche Westgrenze ist zu Lande an keiner Stelle ohne meine ausdrückliche Genehmigung zu überschreiten. Zur See gilt das Gleiche für alle kriegerischen oder als solche zu deutenden Handlungen. Die defensiven Maßnahmen der Luftwaffe sind zunächst auf die unbedingte Abwehr feindl. Luftangriffe an der Reichsgrenze zu beschränken, wobei so lange als möglich die Grenze der neutralen Staaten bei der Abwehr einzelner Flugzeuge und kleinerer Einheiten zu achten ist. Schnellste Orientierung des OKW über jede Verletzung der Neutralität dritter Staaten durch die Westgegner ist besonders wichtig. 4. Eröffnen England und Frankreich die Feindseligkeiten gegen Deutschland, so ist es Aufgabe der im Westen operierenden Teile der Wehrmacht, unter möglichster Schonung der Kräfte die Voraussetzungen für den siegreichen Abschluss der Operation gegen Polen zu erhalten. Der Rest des Textes befasst sich mit den militärischen Vorbereitungen zur Abwehr im Westen. Siehe auch DB Nummer 158. 138 Briefe von Sir Henderson, Berlin, an Lord Halifax und Sir Cadogan vom Foreigistan Office am 31. August 1939 DBFP 7 Nummer 628 an Lord Halifax, jedoch wenn ich auch fühle, es ist nahezu hoffnungslos, kann ich des GE-Wissens wegen keinen Stein unumgewendet liegen lassen, um zu versuchen, den Krieg zu verhindern. Ich meine, wir sollten im Prinzip den deutschen Bluff benennen und keinen Zoll weichen. Doch ich kann es nicht vereinbaren mit meiner Pflicht Sie und seiner Majestät Regierung, nicht doch noch mein Äußerstes zu tun, den Gegenkrieg zu vermeiden. Die deutschen Vorschläge gefährden sicherlich nicht die UNAP 270-Hängigkeit Polens. Das wenigstens, denke ich, kann man sagen, und wenn es nicht so wäre, dass Polen für alle Zeit Deutschlands Nachbar sein muss und wenn es nicht den jetzigen Augenblick ergreift, eine international garantierte Lösung zu erhalten, wird es vielleicht später ein schlechteres Geschäft machen. Ich würde überhaupt keine Verhandlungen empfehlen, doch ich fürchte sehr, wenn es jetzt einen diplomatischen Sieg über Deutschland davonträgt, wird die einzige Wirkung sein, das Letztere mehr und mehr Russland in die Arme zu treiben zu dem einzigen Zweck, Rache an Polen zu nehmen. Jedoch fühle ich sehr pessimistisch, wenn es Ribbentrop sein soll, der die Verhandlungen führt. Ich habe diese Meinung nicht verborgen vor den Leuten, die mit Göring in Kontakt stehen. Dalerus, telefonische Indiskretionen tun mir leid. Ich habe keine Ahnung, was er wirklich sagte, da er bloß um Erlaubnis bat, den Premierminister durch unser Telefon über seine Diskussionen mit Göring zu unterrichten. Nichtsdestoweniger kann ich mir vorstellen, dass er indiskret war, denn er telefonierte aus meinem Zimmer mit Göring und sagte ihm, dass ich über die deutschen Vorschläge erfreut sei. Ich kritzelte hastig auf ein Stück Papier, dass er dies berichtigen müsse, indem er sagte, dass ich keinerlei Meinung aussprechen könne, bevor ich den Text gesehen hätte, den Ribbentrop mir zu geben abgelehnt hätte. Göring sagte Dalirus, dass er es einrichten würde, aber ich habe ihn noch nicht erhalten. Ich hörte um 13:30 Uhr jedoch, dass Göring nach Berlin zurückgekommen ist. Ein gutes Zeichen jedenfalls. Ich war letzte Nacht auf bis 4 Uhr morgens, nachdem ich Ribbentrop gesehen hatte um Mitternacht und Attoliko und Lipski danach und ihnen schließlich telegrafiert hatte. Um 8 Uhr morgens telegrafierte mich Attoliko an, um mir zu sagen, er käme sofort zu mir, nachdem er Weizsäcker gesehen habe. Attoliko war in großartiger Gemütsverfassung und bat mich, mich später zu erinnern, dass Italien sein Äußerstes getan hätte zu helfen, den Frieden zu erhalten. Ich konnte seine und Weizsäckers Warnung nicht verkennen, besonders da sie durch von Hassel um 9 Uhr morgens verstärkt worden war, der ganz unabhängig von den offiziellen Quellen sprach. Hassel war nützlich und sprach heute Morgen zweimal mit Göring. Ich denke, es ist ziemlich sicher, dass Hitler alle Befehle gegeben hatte, mit Volldampf vorauszugehen am 25. August, im letzten Augenblick änderte er seinen Entschluss, schickte nach mir und gab mir die Botschaft, die ich nach London brachte. Er widerrief die Befehle an die Armee, aber die begleitenden Anordnungen wie zum Beispiel die Rationierungsverordnungen, kamen trotzdem planmäßig heraus. Sonst würden sie nie in Kraft gesetzt worden sein vor dem wirklichen Beginn der Feindseligkeiten. Es war dasselbe mit der Telefonverbindung mit dem Ausland, die an diesem Abend 3 Stunden abgeschnitten war. Wenn das wahr ist, wie ich glaube, so beweist es, wie gefährlich der Augenblick ist. Zu derselben Zeit ist die allgemeine Stimmung hier weitgehend das Ergebnis der Rationierungsverordnungen, die in den letzten paar Tagen entschieden ungünstiger für das Regime geworden sind. Mag sein, wie ihm wolle, aber ich fürchte, es könnte bedeuten, dass die Extremisten zum Kriege treiben werden, um das Regime zu retten. Es ist ein schrecklicher Gedanke, dass die 271 polnische Bereitwilligkeit zu unterhandeln das Regime retten kann. Wenn man an sich selber denken würde, würde man sagen, rühre keinen Finger, sondern halte die Ohren steif. Aber es ist eine schreckliche Verantwortlichkeit. Nur nach reifer Überlegung bekenne ich, dass ich es unendlich vorziehen würde, wenn die Polen um anderer Willen, wenn Nidit für sich selbst, zustimmten zu verhandeln. Wenn die Diskussionen erst begonnen haben, denke ich, müssen wir uns kategorisch weigern, noch weiteres in Gestalt oder Anschein von Ultimatum zu gestatten. Wenn dies versucht wird, denke ich, müssen wir es durchstehen und vorbereitet sein, die Kosten zu bezahlen. Ich hoffe, meine Telegramme sind nicht unzusammenhängend und schlecht abgefasst gewesen, aber ich muss sagen, dass es ein hartes Leben ist und dass man nicht viel Zeit erhält zum Denken oder Überlegen, wenn man in Zeitdruck ist. Die deutsche Annahme einer Volksabstimmung im Korridor ist merkwürdig. Man könnte sich vorstellen, dass sie nicht vorschlagen würden, wenn sie nicht meinten, dass die Mehrheit zu ihren Gunsten wäre, doch haben die Polen immer versichert, dass die Bevölkerung des Korridors von Anbeginn der Welt her zu 90 Grad opolnisch gewesen sei. Wenn die Polen nicht lügen, kann es nur bedeuten, dass Hitler zurücktritt von seinem öffentlich verkündeten Entschluss, den ganzen Korridor zurückzuholen. Nach Dalirus ist es der Preis, den Deutschland oder Hitler bereit ist zu zahlen für gute Beziehungen zu Britannien. Stimmt das? Nichtsdestoweniger denke ich, auf die Länge gesehen werden die Polen den Kürzeren ziehen, wenn sie nicht verhandeln. Die BFP 7 Nummer 629 an Sir Akadagan. Ich denke, es ist praktisch gewiss, dass Hitler die Befehle an die Armee zum Einsatz am 25. August gegeben hatte und sich dann anders entschied und nach mir schickte. Ich bin viel weniger gewiss, dass er beabsichtigte, heute Mittag das Wagnis einzugehen, aber im Hinblick auf den 25. konnte die Warnung nicht verkannt werden. Wenn Hitler je einen Zug tut, werden wir ihn nicht vorher wissen. Alles ist bereit, und da die Welt auf einem Mann beruht, können wir nicht erwarten, es zu wissen. Die Polen müssen sich ins Recht, ich bin im Augenblick wie erschlagen, setzen, indem sie eine Geste irgendwelcher Art machen, oder sonst müssen wir alle kämpfen. Möglicherweise würde das Zweite das Beste sein, aber die Verantwortung ist zu groß für mich, die Idee zu ermutigen. Der Himmel segne Sie. 139 amtliche deutsche Mitteilung, am 31.08.1939 um 21 Uhr über den deutschen Rundfunk verlesen. DWB 2 N468. Die königlich-britische Regierung hat sich in einer Not vom 28. August gegenüber der deutschen Regierung bereit erklärt, ihre Vermittlung zu direkten Verhandlungen zwischen Deutschland und Polen über die strittigen Probleme zur Ver 272 Fügung zu stellen. Sie hat dabei keinen Zweifel darüber gelassen, dass auch ihr angesichts der fortdauernden Zwischenfälle und der allgemeinen europäischen Spannung die Dringlichkeit des Vorganges bewusst wäre. Die deutsche Regierung hat sich in einer Antwortnot vom 29. August 1939 trotz ihrer skeptischen Beurteilung des Willens der polnischen Regierung, überhaupt zu einer Verständigung zu kommen, im Interesse des Friedens bereit erklärt, die englische Vermittlung bzw. Anregungen anzunehmen. Sie hat unter Würdigung aller der zurzeit gegebenen Umstände es für notwendig erachtet, in dieser ihrer Not darauf hinzuweisen, dass, wenn überhaupt die Gefahr einer Katastrophe vermieden werden soll, dann schnell und unverzüglich gehandelt werden muss. Sie hat sich in diesem Sinne bereit erklärt, bis zum 30. August 1939 abends einen Beauftragten der polnischen Regierung zu empfangen, unter der Voraussetzung, dass dieser auch wirklich bevollmächtigt sei, nicht nur zu diskutieren, sondern auch Verhandlungen zu führen und abzuschließen. Die deutsche Regierung hat weiter in Aussicht gestellt, dass sie glaubt, bis zum Eintreffen dieses polnischen Unterhändlers in Berlin der britischen Regierung die Grundlagen über das Verständigungsangebot ebenfalls zugänglich machen zu können. Statt eine Erklärung über das Eintreffen einer autorisierten polnischen Persönlichkeit erhielt die Reichsregierung als Antwort auf ihre Verständigungsbereitschaft zunächst die Nachricht der polnischen Mobilmachung und erst am 30. August 1939 gegen 12 Uhr nachts eine mehr allgemein gehaltene britische Versicherung der Bereitwilligkeit, ihrerseits auf den Beginn von Verhandlungen hinwirken zu wollen. Trotzdem durch das Ausbleiben des von der Reichsregierung erwarteten polnischen Unterhändlers die Voraussetzung entfallen war, der britischen Regierung noch eine Kenntnis über die Auffassung der deutschen Regierung in Bezug auf mögliche Verhandlungsgrundlagen zu geben, da die britische Regierung ja selbst für direkte Verhandlungen zwischen Deutschland und Polen plädiert hatte, gab Reichsaußenminister von Ribbentrop dem britischen Botschafter anlässlich der Übergabe der letzten englischen Note eine genaue Kenntnis des Wortlautes der für den Fall des Eintreffens des polnischen Bevollmächtigten als Verhandlungsgrundlage vorgesehenen deutschen Vorschläge. Die deutsche Reichsregierung glaubte ein Recht darauf zu haben, dass unter den Umständen wenigstens nachträglich die sofortige Benennung einer polnischen Sehenpersönlichkeit stattfinden würde. Denn es ist der Reichsregierung nicht zuzumuten, ihrerseits fortgesetzt die Bereitwilligkeit zur Inangriffnahme solcher Verhandlungen nicht nur zu betonen, sondern auch dafür bereit zu sitzen, von der polnischen Seite aber nur mit leeren Ausflüchten und nichtssagenden Erklärungen hingehalten zu werden. Aus einer inzwischen stattgefundenen Demarche des polnischen Botschafters geht hervor, dass auch dieser nicht bevollmächtigt ist, in irgendeine Diskussion erneut einzutreten oder gar zu verhandeln. 273 Somit haben der Führer und die deutsche Reichsregierung nun zwei Tage vergeblich auf das Eintreffen eines bevollmächtigten polnischen Unterhändlers gewartet. Unter diesen Umständen sieht die deutsche Regierung auch dieses Mal ihre Vorschläge praktisch als abgelehnt an, obwohl sie der Meinung ist, dass diese in der Form, in der sie auch der englischen Regierung bekannt gegeben worden sind, mehr als loyal, fair und erfüllbar gewesen wären. Die Reichsregierung hält es für angebracht, der Öffentlichkeit Kenntnis von diesen dem britischen Botschafter durch den Reichsaußenminister von Ribbentrop mitgeteilten Verhandlungsgrundlagen zu geben, SDB Nummer 133c, 140 Telegramm des britischen Botschafters Sir Kenard an Lord Halifax vom 31. August 22:25 aus DBFP 7 Nummer 618-1. Seiner Majestät Botschafter in Berlin scheint die deutschen Bedingungen für vernünftig zu halten. Ich fürchte, dass ich mit ihm nicht übereinstimmen kann aus dem Blickfeld Warschaus. Während sie dem Uneingeweihten plausibel erscheinen mögen, wird die polnische Regierung sie gewiss als einen Versuch betrachten, sie zu erdrosseln unter dem Mantel der Legalität. Zum Beispiel ist hier Entmilitarisierung Danzigs für Polen wertlos, wenn der Korridor deutsch wird. Ohne Text ist es unmöglich, eine abgewogene Meinung auszudrücken, aber ich möchte gern die folgenden allgemeinen Betrachtungen unterbreiten. Zweiter. Die Methode der jetzigen Ansprüche scheint mir von großer Wichtigkeit. Wenn Polen sich befehlsmäßigen und demütigen Bedingungen unterwirft, wird es das Prinzip aufgegeben haben, dass Diskussionen auf freier und gleicher Basis sein müssen und in keiner Weise unter Drohungen oder Druck. Dies ist ein vitaler Aspekt der polnischen Unabhängigkeit, welchen seiner Majestät Regierung verpflichtet ist zu unterstützen. Dritter. Ängstlichkeit zu zeigen in Bezug auf deutsche Forderungen bringt es sicherlich mit sich, jeden äußersten Kompromiss zwischen ihnen und möglichen polnischen Konzessionen schwieriger erreichbar zu machen, da Deutschland eine taktische Überlegenheit und einen moralischen Sieg erreicht haben würde. Vierter. Was die Bedingungen selbst anbelangt, obwohl sie auf den ersten Blick weniger drastisch sind als sie der legalistischen Sprache entgleist sind, klar darauf berechnet, die Existenz des polnischen Staates zu unterminieren. Verlangen nach Danzig und den Korridor, sind sie, wenn fünfter. Abgesehen von der Konfusion und Demoralisierung, die eine Volksabstimmung verursachen würde, kann ich nicht glauben, dass irgendeine polnische Regierung einwilligen könnte, Bedingungen auch nur zu diskutieren, welche ihre souveränen Rechte über das jetzige Gebiet Polens in Frage stellen. Sechster. Jeder Verdacht, dass seine Verbündeten möglicherweise wünschen, dass solche Bedingungen als Grundlage für Verhandlungen angenommen werden, könnte die Polen dazu treiben, selbstständig Provokationen Widerstand zu bieten, die sie so lange mit Seelenstärke und Klugheit erduldet haben. 274 Siebter. Es ist wichtig zu erinnern, dass die zivilisierte Welt Beifall spendete, als Polen das Märzangebot ablehnte. Polen mag wohl in Betracht ziehen, dass die Zeit vorüber ist, wo es einen Beitrag zum wirklichen Frieden bedeutet, Deutschlands Erpressungen nachzugeben, obwohl die polnische Regierung wiederholt ihre Bereitwilligkeit ausgesprochen hat, als Gleichgestellte verhandeln zu wollen. Achter. Man sollte nicht denken, dass die polnische Regierung jetzt entweder ängstlich oder optimistisch sei. Die Polen haben ihre Vorbereitungen getroffen zu entschiedenem Widerstand gegen Aggression, sie begreifen, was sie aufgerufen sein werden zu erdulden, aber das Land ist gefasst und einig und der Geist der Armee und der Bevölkerung ist entschlossen. Neunter. Ich habe nicht den Wunsch, nicht hilfsbereit zu sein, aber es ist meine Pflicht, meine tiefen Überzeugungen festzustellen hinsichtlich der polnischen Haltung in dem gegenwärtigen Nervenkriege. 10. Was den allgemeinen Ausgangspunkt betrifft, so wage ich darauf hinzuweisen, dass neben unserer vertraglichen Verpflichtung es ein höchstes britisches Interesse ist, dass das polnische Bollwerk der Zivilisation zwischen Nazismus und Bolschewismus aufrechterhalten wird, und dass nichts geschehe, das bestehende Vertrauen zu Sidi selbst und seinen Verbündeten zu schwächen. Sollte dieses gegenseitige Vertrauen verringert werden, so könnten rüde Schläge über ganz Europa und durch die ganze Welt katastrophal werden. 141 Bericht von Sir Horace Wilson über ein Telefongespräch mit Dalerus am 31. August um 12:30 mittags aus DBFP 7 Nummer 589 um 12:30 sagte Dalerus, dass er von der englischen Botschaft aus spreche und dass er die Nacht bei Göring verbracht habe. Die Vorschläge der deutschen Regierung seien uns geschickt worden. Er fragte, ob ich sie gesehen hätte. Ich sagte, nein. Er sagte, dass sie uns durch Henderson geschickt worden seien. Dalerus sagte, dass sie äußerst liberal seien. Göring hätte ihm gesagt, dass der Führer diese Bedingungen mit der allgemeinen Absicht zugeschickt habe, um England zu zeigen, wie sehr er darauf aus sei, mit England eine friedliche Bereinigung zu sichern. Er sagte, dass wir, ich denke, dass er Henderson und Forbes meinte, Lipski aufgesucht. An dieser Stelle hörte ich eine deutsche Stimme, anscheinend die hätten Worte von Dalerus wiederholend, und unterbrach das Gespräch, um Dalerus zu sagen, dass er diese Auskunft besser Henderson gebe, doch er setzte indessen fort. Er sagte, dass sie Lipski die Bedingungen gegeben hätten. Dalerus hätte sie Lipski mit Hilfe von Ogilvy Forbes diktiert, da Lipski sie nicht von den Deutschen gehabt hätte. Erregt sprechend sagte Dalerus, dass Lipski erwidert hätte, dass die Annahme der Bedingungen außer Frage stünde. Er unterbrach Dalerus wieder, die Zeit nicht zu überschreiten und dass er jedenfalls, wenn hier irgendetwas zu sagen wäre, dies Henderson auf normalem Wege sagen solle, aber es gelang mir wiederum nicht, ihn zum Aufhören zu bringen. Seine nächste Bemerkung war, dass die Polen nicht beabsichtigten, nachzugeben, und es wäre uns 275 klar, dass die Polen die Verhandlungsmöglichkeit verhinderten. Ich sagte Dalerus wieder, still zu sein, aber als er dies nicht tat, legte ich den Hörer auf. Ich berichtete diese Unterhaltung dem Premierminister und Lord Halifax und Sir Cadogan und riet dazu, ein Telegramm an Sir Neville Henderson zu senden mit der Warnung, vorsichtig mit der Verwendung des Telefons zu sein und fügte hinzu, dass das Gespräch von Dalerus heute Morgen von den Deutschen abgehört worden sei. Ein Warntelegramm wurde an Henderson geschickt. 142 Bericht des französischen Ministers für öffentliche Arbeiten et Natural de Mancy über die Sitzung des französischen Ministerrats am 31. August 1939 18 Uhr aus et Natural de Mancy. Zidewand, das Frühstück wird unterbrochen durch einen Anruf von Barnett, der mich nach dem Quai d'Orsay ruft und mit mir über den Vorschlag des Grafen Charneux spricht. Er frühstückt um 3 Uhr auf einem einfüßigen Tischchen, nachdem er lange mit Daladier beraten und verschiedentlich mit Rom telefoniert hat. Er glaubt, die Zustimmung des Ministerrats hinsichtlich der Annahme des Konferenzvorschlages erlangen zu können. Er sagt zu mir, Chautemps ist damit einverstanden. Ins Ministerium für öffentliche Arbeiten zurückgekehrt, empfange ich den Besuch meiner Kollegen Jean Zay, von Gemille und Pomaret. Jedem trage ich meine Auffassung vor, die italienische Vermittlung ist die letzte Friedensseite Chance. Es ist nicht mit einer deutsch-polnischen Verständigung zu rechnen. Eins, ich strenge mich nicht lange an, Pomaret zu überzeugen, denn seit dem 27. August habe ich kein Vertrauen mehr zu ihm, denn ich fühle ihn ganz für die Thesen Paul Reynauds gewonnen und bestrebt, einen Erfolg der italienischen Politik zu vermeiden. Jean Zay ist meiner Beweisführung zugänglicher. Camille zögert, seine gänzliche Zustimmung zu formulieren, doch in seinem Herzen stimmt er für alles, was den Frieden retten kann. Und der Ministerrat beginnt um 18 Uhr mit einem Bericht von Barnett, einer einfachen, aufrichtigen, überzeugenden Darlegung. Was er sagt, ist vollkommen richtig, doch ohne Kraft der Stimme und der Glaubwürdigkeit und ohne Energie. Man möchte schwören, er sei eingeschüchtert, physisch benommen durch eine physische Angst vor Daladier. Dieser gleicht an diesem Abend einem Igel, alle Stacheln G.I. sträubt gegen, man weiß nicht gegen wen. Er wendet Barnett von der ersten Minute an den Rücken, er macht ein Maul der Verachtung bezweh. Des Widerwillens. Er unterbricht nicht. Aber dieses stachelige Schweigen ist schlimmer als Feindseligkeit mit Worten. Barnett komme ich zur Hilfe. Ich stelle die Unmöglichkeit vor, in der wir befinden, die italienische Initiative zurückzuweisen, sollte es auch nur aus Furcht sein, Italien in den Krieg hineinzustoßen. Hat nicht General Gamelin wiederholt, dass es darauf ankomme, die Neutralität Italiens zu erhalten? Ich füge ein, auch nur als vorläufige Antwort an Kempinski, der eine gegenteilige Auf-wenn-Fassung vertritt und ein unmittelbares Anwenden C auf den alten Alpen vorziehen würde. Paul Reynaud lächelt über meine Anstrengungen, deren Erfolglosigkeit er abwägt am Widerstand des Vorregistern Office. Camille Chautemps spricht sich nicht 276 aus. Er bemerkt nur, man habe ja noch Gelegenheit, die Warschauer Nachrichten abzuwarten. Keiner wagt, in klaren Ausdrücken den Gedanken darzulegen, der in selbstherrlichen Bürokratien die Oberhand hat, man wisse, Die Haltung Hitlers sei ein Bluff und die Vermittlung Mussolinis eine Falle. Hat nicht Alexis Legfund er, als er von dem Vermittlungsschritt Czarneys erfuhr, ausgerufen, da haben wir die Falle. Ich wartete darauf. Immerfort verdrießlich dreinsehend, spricht jetzt Daladier von der Verpflichtung, die uns gestellt ist, fest zu bleiben, nicht schwach zu werden vor dem Risiko. In diesem Augenblick tritt ein Offizier von der Militärschule ein und übergibt dem Ministerpräsident einen Brief, der nicht unerwartet scheint, ein persönliches Schreiben unseres Botschafters in Berlin, erklärt Daladier. Ich kenne ihn seit langem. Wir sind aus derselben Landschaft. Hören Sie, was er mir schreibt. Der Brief würde banal sein ohne die Beschwörung, die ihn beschließt. Sich gut halten. Wenn ihr euch gut haltet, wird Hitler zusammenstürzen. Es handelt sich darum, zu bluffen. Wer zuletzt bluffen wird, wird den entscheidenden Vorteil haben. Bluff in Berlin, Falle in Rom. Man muss nur keck auftreten. Wenn es sich darum handelt, abzuwarten und zu zahlen, verbinden sich Begeisterung und Gewandtheit. Keine Verhandlungen mehr. Die Meinung Kolundres schließt den Widerspenstigen den Schnabel. Was aber haben wir nun beschlossen, dem Grafen Czarneø zu antworten? Ja oder nein? Jedenfalls ist das ja bedingt. Es empfiehlt sich, Polen einzuladen und die allgemeine Unterhandlung zu verbreitern. Ich lege also eine Entschließung vor, die in Wirklichkeit nie gefasst worden ist. Ich gebe meine Darlegungen an Barnett, der mich am Telefon zu Rate zieht. Er kommt mir am anderen Ende des Drahtes vor gleich einer Katze, die einem Eisschrank entronnen ist. Ich tröste ihn und bestürme ihn, eine Antwort vorzubereiten, die nach allem nicht untersagt ist, zu erteilen. Er bittet mich, einen Entwurf vorzubereiten, an dem er sich begeistern werde. Diese Rolle eines Schreibgehilfen missfällt mir nicht, ich nehme sie an, trotz des erstaunlichen Kommuniqués Albert Sallrauts, das ich in der Presse gelesen hatte, worauf hervorgehen würde ein Antrag, alle gütlichen Vorschläge abzuweisen. Im Allgemeinen wird ein Kommuniqué erst gebilligt durch den Ministerrat, bevor es an die Zeitungen geht. Ich möchte nicht beschwören, dass dieser Text dem Ministerrat unterbreitet wurde, doch bin ich gewiss, ihn nicht gehört und also auch nicht genehmigt zu haben. Ich veranlasse also einen Entwurf zu einer Antwort, die François zu Barnett trägt. Neuer Telefonanruf vom Auswärtigen Amt. Er dankt mir für meine Sendung und teilt mir mit, dass er meinen Stil gemildert habe. Sehr gut. Aber ich habe eine andere Sorge beim Verlassen unseres beunruhigten Ministerrats, Georges, Barnett, eine Frage stellt sich diesen Abend für Sie, für uns zwei und für diejenigen, die mehr zurückhaltend gleicher Meinung sind wie wir. Falls das Projekt der Konferenz misslingt und unsere Vorbehalte, unser Zögern, unsere Art Ausflüchte zu suchen, begünstigen den Misserfolg, dann werden wir erfasst, mitgerollt, zerbrochen werden im Getriebe des Krieges. Sie wie ich, wir wie die anderen, die Kameraden, die keine Angst vor dem Konflikt haben, demissionieren wir nicht schon morgen, übermorgen wird es zu spät sein, ohne den Akt einer Art Verrats zu begehen, ein 277 Verlassen des Postens vor dem Feind. Ich bitte Sie darum, wenn die Konferenz nicht beschlossen wird, lasst uns zusammen und schnell weggehen. Barnett erwidert mir mit schnell gewonnener Würde, unmöglich, lieber Freund, wir müssen bleiben, um an einem Vorschlag festzuhalten, der zum Heil ist. Unser Weggang bedeutet den Schluss zum Krieg. Wir haben die Wahl zwischen der Beschuldigung wegen Feigheit, zu der unser sofortiger Abgang berechtigen würde und dem Vorwurf einer Bloßstellung, den uns unsere Gegenwart in einem Kriegskabinett einbringen wird. Ich weigere mich, feige zu sein. Dieser Kleinmütige entscheidet sich für den Mut. Ich werde seine Wahl teilen. 144 Auszug aus der Rede des russischen Außenministers Molotow am 31.08.1939 vor dem Obersten Sowjet über die Verhandlungen mit den Westmächten und den Pakt mit Deutschland aus Michael Freund, Geschichte des Zweiten Weltkrieges in Dokumenten BD. 3 Dag. Nummer 68 S179F. Was haben diese Verhandlungen mit Großbritannien und Frankreich gezeigt? Sie haben gezeigt, dass die Haltung Großbritanniens und Frankreichs auf der ganzen Linie gekennzeichnet ist durch schreiende Widerspüche. Sie richtet sich selbstständig. Einerseits forderten Großbritannien und Frankreich, die UdSSR sollte Polen im Falle der Aggression militärischen Beistand leisten. Die UdSSR war, wie Ihnen bekannt ist, gewillt, dieser Forderung nachzukommen unter der Voraussetzung, dass die UdSSR ihrerseits die gleiche Hilfe Großbritanniens und Frankreich erhielte. Andererseits brachten dieses gleiche Großbritannien und Frankreich Polen mit ins Spiel, und dieses lehnt entschieden jede militärische Unterstützung von Seiten der UdSSR ab. Versuchen Sie bitte unter solchen Umständen ein Abkommen über gegenseitige Hilfeleistung zustande zu bringen, wenn die Hilfeleistung seitens der UdSSR zuvor als unnötig, ja als eine Zudringlichkeit erklärt wird. Ferner boten Großbritannien und Frankreich auf der einen Seite der Sowjetunion die Garantie militärischer Hilfe gegen eine Aggression an als Gegenleistung für die gleiche Unterstützung seitens der UdSSR. Auf der anderen Seite umgaben sie ihr Hilfsversprechen mit so vielen Vorbehalten hinsichtlich indirekter Aggressionen, dass diese Hilfe dadurch zur Fabel wurde. Das Ganze versahen sie mit einer formalrechtlichen Klausel, die es ihnen ermöglichte, sich ihrer Beistandspflicht zu entziehen und die UdSSR im Angesicht des Aggressors sich selbst zu überlassen. Und nun versuchen sie, zwischen einem solchen gegenseitigen Beistandspakt und einem Abkommen, bei dem es sich um nichts anderes als um mehr oder weniger getarnte Spitzfindigkeit handelt, zu unterscheiden. Weiter, einerseits betonen Großbritannien und Frankreich die Wichtigkeit und Bedeutung der Verhandlungen über einen gegenseitigen Beistandspakt und fordern von der UdSSR, die Angelegenheit mit größtem Ernst zu behandeln und alle das Abkommen betreffenden Fragen so schnell wie möglich zu regeln. Andererseits 278 entfalteten sie selbst eine ausgesprochene Neigung, die Dinge hinauszuzögern, und zeigten alles andere als eine ernsthafte Einstellung zu den Verhandlungen, mit denen sie Leute geringerer Bedeutung, die nicht mit den entsprechenden Vollmachten ausgestattet waren, betrauten. Es genügt, darauf hinzuweisen, dass die britischen und französischen Militärmissionen ohne bestimmte Vollmachten und ohne das Recht zum Abschluss einer Militärkonvention in Moskau eintrafen. Überdies kam die britische Militärmission überhaupt ohne Bevollmächtigung nach Moskau, und erst auf ausdrückliches Verlangen unserer Militärmission überreichte sie in einem Augenblick, als die Verhandlungen unmittelbar vor dem Abbruch standen, ihre Beglaubigungsschreiben. Aber sogar diese Beglaubigungen waren äußerst unbestimmt, das heißt, es waren Beglaubigungen ohne eigentlichen Inhalt. Bitte versuchen Sie, zwischen dieser oberflächlichen Einstellung Englands und Frankreichs zu den Verhandlungen und frivolen Scheinverhandlungen, die das ganze Verhandlungsanliegen diskreditieren sollten, zu unterscheiden. Es gibt Hellseher, die in einen Pakt mehr hineinlesen, als in ihm geschrieben steht. Zu diesem Zweck werden Vermutungen und Andeutungen ausgestreut, um gegenüber dem Pakt in dem einen oder dem anderen Land Zweifel zu erregen. Aber all dies beweist nur die hoffnungslose Ohnmacht der Feinde des Paktes, die sich mehr und mehr als Feinde sowohl der Sowjetunion als auch Deutschlands enthüllen und die nur bestrebt sind, Krieg zwischen diesen Ländern zu provozieren. Wir könnten verstehen, dass diese Politik von reinen Imperialisten verfolgt wird. Aber wir können nicht über die Tatsache hinwegsehen, dass gewisse Führer der sozialistischen Parteien Großbritanniens und Frankreichs einen ganz ungewöhnlichen Eifer in dieser Hinsicht entfalten. Diese Herren sind so aufgeregt, dass sie aus dem Gleise geraten sind. Diese Leute verlangen, dass sich die UdSSR ohne Zögern an der Seite Großbritanniens in einen Krieg gegen Deutschland stürzen solle. Haben diese rasenden Kriegstreiber ihre Vernunft völlig verabschiedet? Es ist wirklich schwierig für diese Herren, den Zweck des sowjetisch-deutschen Nichtangriffspaktes zu verstehen, Kraft dessen die UdSSR weder verpflichtet ist, in einen Krieg an der Seite Großbritanniens gegen Deutschland einzutreten, noch auch in einem Krieg an der Seite Deutschlands gegen Großbritannien zu kämpfen. Ist es wirklich so schwer zu verstehen, dass die UdSSR ihre eigene unabhängige Politik verfolgt und weiter verfolgen wird, die sich gründet auf die Interessen der Völker der Sowjetunion, und nur auf diese Interessen? Der sowjetisch-deutsche Nichtangriffspakt bedeutet eine neue Wendung in der Entwicklung Europas, eine Wendung zu besseren Beziehungen zwischen den beiden größten Staaten Europas. Dieser Pakt beseitigt nicht nur die Kriegsdrohung mit Deutschland, sondern umgrenzt auch den Bereich möglicher Feindseligkeiten in Europa und dient dadurch der Sache des allgemeinen Friedens. Er muss für uns neue Möglichkeiten sichern, unsere Stärke zu vergrößern, unsere Stellung weiter zu befestigen und den Einfluss der Sowjetunion in der internationalen Entwicklung zu vermehren. 279145 aus dem Bericht des ehemaligen Generalrichters der Luftwaffe, Manfred Röder über die Strafverfahren gegen V. Dunani, Oster, Müller, Bonhoeffer Roy, bezüglich des Oberleutnant Josef Müller ergaben die Ermittlungen folgendes: Müller hatte in Berlin unmittelbar mit General Oster verhandelt und bei der Abwehrnebenstelle München, der er dienstlich zugehörte, durchblicken lassen, dass er Z unmittelbar unterstellt sei. Eine derartige Unterstellung hatte es aber nie gegeben. Müller hatte Dunani die Devisen für die Italienreise der Frau V. Dunani sowie auch den Pass besorgt, trotzdem dieser nur von dem Polizeipräsidenten von Berlin hätte ausgestellt werden dürfen. Müller hatte mit Bonhoeffer verhandelt über den Inhalt des Zettels. Über die Herkunft der bei ihm gefundenen Pläne des obersten Hauptquartiers in Solln und Pullach verweigerte er jede Auskunft. Die zahlreichen Schriftstücke über angebliche Gräueltaten deutscher Truppen, die bei ihm gefunden wurden, waren durch seine Sekretärin nach Diktat geschrieben, und zwar waren sie diktiert von einem Oberleutnant von Breitbach, der früher als Assessor bei Müller in der Anwaltskanzlei tätig gewesen war. Dieser behauptete, Müller habe ihn dazu aufgefordert. Müller seinerseits erklärte, dass er beabsichtigt habe, Breitbach in die Abwehr zu lancieren, und dieses als Stichproben für seine Berichtsart angesehen habe. Breitbach seinerseits negierte dieses entschieden. Tatsache blieb, dass ein Teil dieser Berichte, die nach Aussage Breitbachs von ihm nur schriftstellerisch erfunden waren, in den Sendungen des Senders Gustav Siegfried I. vorgetragen wurden und teilweise sogar früher, als sie von Breitbach abgesetzt waren. Oberleutnant Müller war im Zivilberuf Rechtsanwalt in München, nach dem Krieg bayerischer Justizminister. Z gleich Zentralabteilung der Abwehr unter Leitung V. General Oster. Der Inhalt des Zettels betraf Absichten gewisser Kreise des OKW und der bekennenden Kirche zu aktivem Vorgehen. 147 Rede Adolf Hitlers vor dem Reichstag am 1.9.1939 DWB 2 Nummer 471 Abgeordnete, Männer des Deutschen Reichstags. Seit Monaten leiden wir alle unter der Qual eines Problems, das uns einst das Wössäilö-Diktat beschert hat und das nunmehr in seiner Ausartung und Entartung unerträglich geworden war. Danzig war und ist eine deutsche Stadt. Der Korridor und ist deutsch. Alle diese Gebiete verdanken ihre kulturelle Erschließung aus war schließlich dem deutschen Volk, ohne dass in diesen örtlichen Gebieten tiefste Barbarei herrschen würde. Danzig wurde von uns getrennt, der Korridor von Polen annektiert, die dort lebenden deutschen Minderheiten in der qualvollsten Weise misshandelt. Über 1 Million Menschen deutschen Blutes mussten schon in den Jahren 280-1919 auf 1920 ihre Heimat verlassen. Wie immer, so habe ich auch hier versucht, auf dem Wege friedlicher Revisionsvorschläge eine Änderung des unerträglichen Zustandes herbeizuführen. Es ist eine Lüge, wenn in der Welt behauptet wird, dass wir alle unsere Revisionen nur unter Druck durchzusetzen versuchten. 15 Jahre, bevor der Nationalsozialismus zur Macht kam, hatte man Gelegenheit, auf dem Wege friedlicher Verständigung die Revision durchzuführen. Man tat es nicht. In jedem einzelnen Falle habe ich dann von mir aus nicht einmal, sondern oftmals Vorschläge zur Revision unerträglicher Zustände gemacht. Alle diese Vorschläge sind, wie Sie wissen, abgelehnt worden. Ich brauche sie nicht im Einzelnen aufzuzählen, die Vorschläge zur Rüstungsbegrenzung, ja, wenn notwendig, zur Rüstungsbeseitigung, die Vorschläge zur Beschränkung der Kriegsführung, die Vorschläge zur Ausschaltung von in meinen Augen mit dem Völkerrecht schwer zu vereinbarenden Methoden der modernen Kriegführung. Sie kennen die Vorschläge, die ich über die Notwendigkeit der Wiederherstellung der deutschen Souveränität über die deutschen Reichsgebiete machte, die endlosen Versuche, die ich zu einer friedlichen Verständigung über das Problem Österreich unternahm und später über das Problem Sudetenland, Böhmen und Mähren. Es war alles vergeblich. Eines aber ist unmöglich, zu verlangen, dass ein unerträglicher Zustand auf dem Weg friedlicher Revision bereinigt wird, und die friedliche Revision konsequent zu verweigern. Es ist auch unmöglich, zu behaupten, dass derjenige, der in einer solchen Lage dann dazu übergeht, von sich aus diese Revision vorzunehmen, gegen ein Gesetz verstößt. Das Diktat von Versailles ist für uns Deutsche kein Gesetz. Es geht nicht an, von jemand mit vorgehaltener Pistole und der Drohung des Verhungerns von Millionen Menschen eine Unterschrift zu erpressen und dann das Dokument mit dieser erpressten Unterschrift als ein feierliches Gesetz zu proklamieren. So habe ich auch im Falle Danzigs und des Korridors versucht, durch friedliche Vorschläge auf dem Wege der Diskussion die Probleme zu lösen. Dass sie gelöst werden mussten, das war klar. Und dass der Termin dieser Lösung für die westlichen Staaten vielleicht uninteressant sein kann, ist begreiflich, aber uns ist dieser Termin nicht gleichgültig, vor allem aber war er und konnte er nicht gleichgültig sein für die leidenden Opfer. Ich habe in Besprechungen mit polnischen Staatsmännern die Gedanken, die sie von mir hier in meiner letzten Reichstagsrede vernommen haben, erörtert. Kein Mensch kann behaupten, dass dies etwa ein ungebührliches Verfahren oder gar ein ungebührlicher Druck gewesen wäre. Ich habe dann die deutschen Vorschläge formulieren lassen, und ich muss es noch einmal wiederholen, dass es etwas Loyaleres und Bescheideneres als diese von mir unterbreiteten Vorschläge nicht gibt. Und ich möchte das jetzt der Welt sagen, ich allein war überhaupt nur in der Lage, solche Vorschläge zu machen, denn ich weiß ganz genau, dass ich mich damals zur Auffassung von Millionen von Deutschen in Gegensatz gebracht habe. Diese Vorschläge sind abgelehnt worden. Aber nicht nur das, sie wurden beantwortet mit Mobilmachung, mit verstärktem Terror, mit gesteigertem Druck auf die Volksdeutschen in diesen Gebieten und mit einem langsamen wirtschaftlichen, politischen und in den letzten Wochen endlich auch militärischen und Verkehrstech 281 Nischenabdrosselungskampf gegen die freie Stadt Danzig. Polen hat den Kampf gegen die freie Stadt Danzig entfesselt. Es war weiter nicht bereit, die Korridorfrage in einer irgendwie billigen und den Interessen beider gerecht werdenden Weise zu lösen. Es hat endlich nicht daran gedacht, seine Minderheitsverpflichtungen einzuhalten. Ich muss hier feststellen, Deutschland hat diese Verpflichtungen eingehalten. Die Minderheiten, die im Deutschen Reich leben, werden nicht verfolgt. Es soll ein Franzose aufstehen und erklären, dass etwa die im Saargebiet lebenden Franzosen unterdrückt, gequält und entrechtet werden. Keiner wird dies behaupten können. Ich habe nun dieser Entwicklung 4 Monate lang ruhig zugesehen, allerdings nicht, ohne immer wieder zu warnen. Ich habe in letzter Zeit diese Warnungen verstärkt. Ich habe dem polnischen Botschafter vor nun schon über 3 Wochen mitteilen lassen, dass, wenn Polen noch weitere ultimative Noten an Danzig schicken würde, wenn es weitere Unterdrückungsmaßnahmen gegen das Deutschtum vornehmen würde oder wenn es versuchen sollte, auf dem Wege zollpolitischer Maßnahmen dann sich wirtschaftlich zu vernichten, dann Deutschland nicht länger mehr untätig zusehen könnte. Ich habe keinen Zweifel darüber gelassen, dass man in dieser Hinsicht das heutige Deutschland nicht mit dem Deutschland, das vor uns war, verwechseln darf. Man hat versucht, das Vorgehen gegen die Volksdeutschen damit zu entschuldigen, dass man erklärte, sie hätten Provokationen begangen. Ich weiß nicht, worin die Provokationen der Kinder oder Frauen bestehen sollen, die man misshandelt und verschleppt, oder die Provokationen derer, die man in der tierischsten, sadistischsten Weise gequält und schließlich getötet hat. Eines aber weiß ich, dass es keine Großmacht von Ehre gibt, die auf die Dauer solchen Zuständen ruhig zusehen würde. Ich habe trotzdem noch einen letzten Versuch gemacht. Obwohl ich innerlich überzeugt war, dass er der polnischen Regierung vielleicht auch infolge ihrer Abhängigkeit von einer nunmehr entfesselten wilden Soldatischer mit einer Wirkleikind-Verständigung nicht ernst ist, habe ich einen Vermittlungsvorschlag der britischen Regierung angenommen. Sie schlug vor, dass sie nicht selbst Verhandlungen führen sollte, sondern versicherte, eine direkte Verbindung zwischen Polen und Deutschland herzustellen, um noch einmal in das Gespräch zu kommen. Ich muss hier Folgendes feststellen: Ich habe diesen Vorschlag angenommen. Ich habe für diese Besprechungen Grundlagen ausgearbeitet, die Ihnen bekannt sind, und ich bin dann mit meiner Regierung 2 volle Tage da gesessen und gewartet, ob es der polnischen Regierung passt, nun endlich einen Bevollmächtigten zu schicken oder nicht. Sie hat uns bis gestern Abend keinen Bevollmächtigten geschickt, sondern durch ihren Botschafter mitteilen lassen, dass sie zurzeit erwäge, ob und inwieweit sie in der Lage sei, auf die englischen Vorschläge einzugehen, sie würde dies England mitteilen. Meine Herren Abgeordneten, wenn man dem Deutschen Reich und seinem Staatsoberhaupt so etwas zumuten kann und das Deutsche Reich und sein Staatsoberhaupt das dulden würden, dann würde die deutsche Nation nichts anderes verdienen, als von der politischen Bühne abzutreten. Meine Friedensliebe und meine endlose Langmut soll man nicht mit Schwäche oder gar mit Feigheit verwechseln. 282. Ich habe daher gestern Abend der britischen Regierung mitgeteilt, dass ich unter diesen Umständen auf Seiten der polnischen Regierung keine Geneigtheit mehr finden kann, mit uns in ein wirklich ernstes Gespräch zu treten. Damit sind diese Vermittlungsvorschläge gescheitert. Denn unter das war als Antwort auf diesen Vermittlungsvorschlag erstens die polnische Generalmobilmachung gekommen und zweitens neue schwere Gräueltaten. Diese Vorgänge haben sich nun heute Nacht abermals wiederholt. Nachdem schon neulich in einer einzigen Nacht 21 Grenzzwischenfälle zu verzeichnen waren, sind es heute Nacht 14 gewesen, darunter 3 ganz schwere. Ich habe mich daher nun entschlossen, mit Polen in der gleichen Sprache zu reden, die Polen seit Monaten uns gegenüber anwendet. Wenn nun Staatsmänner im Westen erklären, dass dies ihre Interessen berühre, so kann ich eine solche Erklärung nur bedauern. Sie kann mich aber nicht eine Sekunde in der Erfüllung meiner Pflicht wankend machen. Ich habe es feierlich versichert und wiederhole es, dass wir von diesen Weststaaten nichts fordern und nie etwas fordern werden. Ich habe versichert, dass die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland eine endgültige ist. Ich habe England immer wieder eine Freundschaft und, wenn notwendig, das engste Zusammengehen angeboten. Aber Liebe kann nicht nur von einer Seite geboten werden, sie muss von der anderen ihre Erwiderung finden. Deutschland hat kein Interesse im Westen. Unser Westwall ist zugleich für alle Zeiten die Grenze des Reiches. Wir haben auch keinerlei Ziel für die Zukunft, und diese Einstellung des Reiches wird sich nicht mehr ändern. Die anderen europäischen Staaten begreifen zum Teil unsere Haltung. Ich möchte hier vor allem Italien danken, das uns in dieser ganzen Zeit unterstützt hat. Sie werden aber auch verstehen, dass wir für die Durchführung dieses Kampfes nicht an eine fremde Hilfe appellieren wollen. Wir werden diese unsere Aufgabe selber lösen. Die neutralen Staaten haben uns ihre Neutralität versichert, genauso, wie wir sie ihnen schon vorher garantierten. Es ist uns heiliger Ernst mit dieser Versicherung, und solange kein anderer ihre Neutralität bricht, werden wir sie ebenfalls peinlichst beachten, denn was sollten wir von ihnen wünschen oder wollen? Ich bin glücklich, Ihnen nun von dieser Stelle aus ein besonderes Ereignis mitteilen zu können. Sie wissen, dass Russland und Deutschland von 2 verschiedenen Doktrinen regiert werden. Es war nur eine Frage, die geklärt werden musste: Deutschland hat nicht die Absicht, seine Doktrin zu exportieren, und in dem Augenblick, in dem Sowjetrussland seine Doktrin nicht nach Deutschland zu exportieren gedenkt, sehe ich keine Veranlassung mehr, dass wir auch nur noch einmal gegeneinander Stellung nehmen sollen. Wir sind uns beide darüber klar, jeder Kampf unserer Völker gegeneinander würde nur anderen einen Nutzen abwerfen. Daher haben wir uns entschlossen, einen Pakt abzuschließen, der zwischen uns beiden für alle Zukunft jede Gewaltanwendung ausschließt, der uns in gewissen europäischen Fragen zur Konsultierung verpflichtet, der das wirtschaftliche Zusammenarbeiten ermöglicht und vor allem sicherstellt, dass sich die Kräfte dieser beiden großen Staaten nicht gegeneinander verbrauchen.